欢迎收听Täglicher Apfel，每日一苹果，德文老师愿理我。 让我们来看看今天的对话吧。Guten Tag, ich möchte gerne ein Paket abholen. Ich habe diese Benachrichtigung in meinem Briefkasten gefunden. Guten Tag, gerne. Haben Sie Ihren Ausweis dabei? Ich muss Ihre Identität prüfen. Oh, ich habe meinen Reisepass zu Hause gelassen. Aber ich habe meinen Führerschein hier. Ist das zulässig? Ja, das ist kein Problem. Einen Moment bitte, ich hole die Sendung aus dem Lager. Hier ist es. Das Paket wiegt fast 5 Kilogramm. Es ist also ziemlich schwer. Stimmt. Es ist schwerer, als ich dachte. Muss ich hier auf diesem Display unterschreiben? Genau. Brauchen Sie sonst noch etwas? Wir haben heute auch neue Briefmarken. Ja, ich brauche 5 Briefmarken für Postkarten ins Ausland. Wie hoch ist das Porto? Für den Standardversand kostet es 95 Cent pro Karte. Das macht insgesamt 4,75 Euro. Hier sind 5 Euro. Den Rest können Sie behalten. Vielen Dank. 这段对话非常实用。我们来看看细节。首先 ,Lucas 说他在信箱里发现了通知单。Die Benachrichtigung 是通知单而 der Briefkasten 就是信箱。 接着有巨人员询问身份证件 ,der Ausweis 是证件的总称。对话中提到了 der Reisepass, 护照以及 der Führerschein, 驾照。 Lucas 问驾照是否 zulässig, 意思是许可的。拿到包裹后他感叹包裹的重量。这里出现了一个重要的语法点使用 als, 以 wie 的比较句。 没错 ,Lucas 说 ,es ist schwerer als ich dachte. 当两者不相等要表达更的时候我们在形容词比较机后面加 als, 那如果一样重呢我们就会说 so schwer wie, 所以记住不相等用 als, 相等用。 接下来包裹需要签名在 das Display 电子荧幕上 Lucas 还顺便卖了 die Briefmarke 邮票并询问 das Porto 邮寄 这里我们注意到 Lucas 说 5 Briefmarken für Postkarten 这里的 für 就是一个典型的首个介系词也就是 Präposition mit dem Akkusativ 是的在 für 后面的名词必须使用首个最后他们提到了 der Standardversand, 标准寄送这在寄信是非常常用。 希望这些单字和比较句的用法对你有帮助我们下次见。